Hello, hello, hello. Hallo, hallo, hallo. Gracie is still here with me. Gracie ist immer noch hier bei mir. No Daniel anymore. Kein Daniel mehr. But don't worry, one day he will probably be back. Aber keine Sorge, wahrscheinlich wird er eines Tages zurückkommen. If Gracie lets him come back. Wenn Gracie es gestattet. So don't send us all these nice messages how perfect Gracie is doing. Schickt uns also keine netten Nachrichten, wie perfekt Gracie arbeitet. Because then we won't let Daniel come back. Denn dann werden wir Daniel nicht zurückkommen lassen. No, you can send us any message you want. Nein, ihr könnt uns alle Nachrichten schicken, die ihr wollt. Verse 6. Vers 6. For the reality of the truth of Christ is seen among you and strengthened through your experience of him. Denn die Wirklichkeit der Wahrheit Christi wird unter euch sichtbar und durch eure Erfahrung mit ihm gestärkt. Oh, I wish that every Christian could say that about himself. Oh, ich wünschte, jeder Christ könnte das von sich sagen. Look, the reality of the truth of Christ is seen among you. Schau, die Wirklichkeit der Wahrheit Christi wird unter euch sichtbar. Let me ask you a question. Ich möchte dir eine Frage stellen. When you walk down the street, do people see the reality of the truth of Jesus Christ? Wenn du die Straße entlang gehst, sehen die Leute die Realität der Wahrheit von Jesus Christus? When you go to the shopping center, do people see the reality of the truth of Jesus Christ? Wenn du ins Einkaufszentrum gehst, sehen die Leute dann die Realität der Wahrheit Jesu Christi? When you travel, do people see that? Wenn du unterwegs bist, sehen die Leute das? You know, so many times I had this experience. Ich habe schon so oft Folgendes erlebt. That people who were sitting near me, they said, "What is it about you?" Menschen, die neben mir saßen, fragten, "Was ist an dir anders?" They felt Christ radiating out of me. Sie fühlten, dass Christus von mir ausstrahlte. And this is what is supposed to be with every single one of us. Genau das sollte bei jedem einzelnen von uns der Fall sein. The reality of Jesus Christ has to be seen in every place we go. Die Realität von Jesus Christus muss an jedem Ort, an den wir gehen, zu sehen sein. But look, and then he says, and it's not only seen among you, it's strengthened. Schau, dann sagt er, sie wird nicht nur unter euch sichtbar, sie wird auch gestärkt. So how can we have this constant reality of Jesus Christ be stronger and stronger? Wie können wir also erreichen, dass diese ständige Realität von Jesus Christus immer stärker wird? You know, I've learned that in true Christian life there is constant increase. Ich habe gelernt, dass es im wahren christlichen Leben ein stetiges Wachstum gibt. There is never, never, never supposed to be decrease. Es sollte nie und nimmer ein Schrumpfen geben. But the question is, how can this be stronger and stronger? Aber wie kann sie immer weiter zunehmen? Look what he says. Schau mal, was er sagt. Through the experience of him. Durch die Erfahrung seiner selbst. Not through your Christian experience. Nicht durch deine christliche Erfahrung. Through your experience of him, of Jesus Christ. Sondern durch deine Erfahrung mit ihm, mit Jesus Christus. So I have a very simple question. Eine ganz einfache Frage. Do you experience Jesus Christ every day? Erlebst du Jesus Christus jeden Tag? Is Jesus just a knowledge to you or is he an experience? Ist Jesus für dich nur ein Wissen oder ist er eine Erfahrung? Is Jesus just a religious person to you or is it an experience? Ist Jesus für dich nur eine religiöse Person oder ist er eine Erfahrung? You know, when you look in the original Greek of the New Testament, wenn du dir das griechische Original des Neuen Testaments anschaust, then you will find out that unfortunately it's been not translated very well in many ways. Findest du heraus, dass es leider in vielerlei Hinsicht nicht sehr gut übersetzt worden ist. And one of the reasons is because we don't have words to really express it properly. Das liegt unter anderem daran, dass wir keine Worte haben, um es wirklich richtig auszudrücken. So for instance, many times we talk about knowing something or knowing someone. So sprechen wir zum Beispiel oft davon, dass wir etwas wissen oder jemanden kennen. And by that we mean a rational knowledge. Damit meinen wir ein rationales Wissen. So I know Gracie. Also ich kenne Gracie. That means I know many things about her. Das heißt, ich weiß viele Dinge über sie. She lives in my house. Sie lebt in meinem Haus. I see her every day. Ich sehe sie jeden Tag. So unfortunately that's what we think about knowledge. Das ist es, was wir leider über das Wort kennen denken. You know, when we talk about knowing, we talk about having studied and having learned something. Wenn wir von Wissen reden, meinen wir, dass wir etwas studiert und gelernt haben. But the New Testament word for knowing means knowing through experience. Doch das neutestamentliche Wort für kennen bedeutet Wissen durch Erfahrung. They actually use the same Greek word. Es wird sogar dasselbe griechische Wort verwendet. They use it for sexual intercourse between a husband and a wife. Wie für den Geschlechtsverkehr zwischen Ehemann und Ehefrau. So it would say something like this. Es würde also in etwa so lauten. And Joseph knew Mary, and Mary gave birth to a son, Joseph. Und Joseph kannte Maria, und Maria gebar einen Sohn. So look. Schau mal. It didn't say, and Joseph had sex with Mary. Da steht nicht, und Joseph hatte Sex mit Maria. It simply said, he knew Mary. Es heißt lediglich, kannte Maria. And with our limited language, in unserer begrenzten Sprache, so many times we think knowing about Jesus will give us the breakthrough. Denken wir oft, dass das Wissen über Jesus uns den Durchbruch verschafft. We have to make sure that we have experience of Jesus every day. Wir müssen dafür sorgen, dass wir jeden Tag Erfahrungen mit Jesus haben. The reality of Jesus is not going to be seen through you. Die Realität Jesu wird sich erst dann durch dich zeigen, unless you first experience him. Wenn du ihn erlebt hast. Think about how many of us read the Bible and all we do is add more knowledge to us. Überleg mal, wie viele von uns die Bibel lesen und alles, was wir dabei tun, besteht darin, uns noch mehr Wissen anzueignen. Oh, what a beautiful revelation. Oh, welch schöne Offenbarung. That's so powerful. Das ist so kraftvoll. But we never experienced Jesus. Doch, du erlebst Jesus nie. Jesus did not come into this world so you could get more revelation. Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, damit du mehr Offenbarung bekommst. Jesus came into this world so you could experience abundant life. Jesus kam in diese Welt, damit du das Leben in Fülle erlebst. So we have to become people that are hungry, desperate for experience. Wir müssen also Menschen werden, die hungrig und begierig nach Erfahrungen sind. The more experience you have with Jesus, the more Jesus will be seen through you. Je mehr Erfahrungen du mit Jesus machst, desto deutlicher wird Jesus durch dich sichtbar. So are you satisfied with your experience? Bist du mit deiner Erfahrung, deinem Erleben zufrieden? I hope you're not. Ich hoffe, du bist es nicht. I've had a lot of experience with Jesus and the more I have, the more I want. Ich habe eine Menge Erfahrungen mit Jesus gemacht und je mehr ich davon habe, desto mehr will ich. And this needs to be our attitude. Das sollte unsere Einstellung sein. I shall see you tomorrow. Wir sehen uns morgen wieder.